Hör was anderes. Bauhaus FM. Das experimentelle Radio. Bauhaus Universität Weimar. Ja, danke schön, Radio Lotte. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Bauhaus FM. Mein Name ist Corinna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Stadtgebiet Weimar auf 106,6 und im Livestream im Internet unter bauhaus.fm. Ja, was sieht das Programm für heute vor? In der ersten Stunde habe ich etwas Musik für euch. Danach wird wieder 2 Stunden außerhalb von unserem Studio gesendet, und zwar aus der OMA, der Other Music Academy. Da werdet ihr die Wintermarkt-Radio-Show des Werkmoduls draußen vor der Tür mit Live-Musik von Wizard Girl hören. Und anschließend habe ich für euch im Programm das erste Radiogespräch des Semesters zum Thema Surround im Digitalradio. Das haben wir für euch aufgezeichnet am vergangenen Donnerstag in der Kudrey-Straße 13. Es erwarten euch also 4 spannende Stunden mit mir. Wir rocken das. Mistress, Mistress, all night long. FM. Die Band gehört zu den Pionieren des Hard Rock, vor allem die Brüder Angus und Malcolm Young sind legendär. Doch gerade bei diesem Album Rock or Bust, zu Deutsch Rock oder Gehe kaputt, musste die Band auf Malcolm Young verzichten. Der Grund? Im Februar 2014 erlitt er einen Schlaganfall und konnte aufgrund dessen nicht mehr spielen. Deshalb wurde Malcolm Young bei den Aufnahmen für dieses Album von seinem Neffen Stevie Young vertreten, der fortan Malcolms Platz einnimmt. Denn im September 2014 wurde dann bekannt, dass Malcolm wegen des Schlaganfalls, den er erlitten hatte, an Demenz leide und daher die Band endgültig verlassen müsse. Ja, bei Robbie Williams sah das ein bisschen anders aus. Als Mitglied der Boygroup Take That wurde er berühmt. Nachdem er freiwillig aus der Band ausgestiegen war, startete Robbie Williams eine Solokarriere. Dabei eckte er immer wieder an und polarisierte sehr stark. Sein Bild in der Öffentlichkeit wurde von Sex, Drugs and Rock'n'Roll bestimmt. Er war ein wilder Junggeselle. Doch als dann die türkisch-US-amerikanische Schauspielerin Ada Field in sein Leben trat, änderte sich sehr viel für Robbie Williams. Er gründete eine Familie und wurde bodenständig. Meiner Meinung nach kann man das auch in seiner Musik hören. Hier ein Beispiel aus seinem Album Swings Both Ways aus dem Jahr 2013. Here's the story about Minnie the Moocher. She was a red-hot, hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hoody, hoody, hoody, ho. Around with a bloke named Smokey. She loved him though he was a tad cokey. He took her down to Chinatown and showed her how to kick that gong around. About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with them platinum wheels. Hi-di, hi-di, hi-di, hi. Townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. He had $1 million worth of nickels and dimes. She said and counted them 1 million times. Ihr habt gerade bei Bauhaus FM Robbie Williams mit seinem Song Minnie the Moocher gehört. Das Lied befindet sich auf seiner 2013 erschienenen Platte Swings Both Ways. Kommen wir nun zu einem Song, der diesen Sommer einen DJ-Newcomer mitbrachte. Mikar begeisterte die Menschen auf den Tanzflächen mit seinem Titel This Time It's My Life. Und dabei kommt jedem irgendwie diese eine Stelle total bekannt vor und man denkt sich, woher kenne ich das nur? Ja, da hat Mikar mit einem sehr bekannten und auch markanten Thema gearbeitet, und zwar aus dem Song Bittersweet Symphony von The Verve aus dem Jahre 1997. Dabei handelt es sich aber nicht nur um ein Cover, sondern Mikar gibt dem Klassiker einen neuen Klang, einen Mix aus eingängigen Vocals und einem frischen Beat. Hier ist nun für euch Mikar mit This Time It's My Life. Yeah. on my own, straight to a place that I know. I let the breeze fill my soul, and the sun will guide me home. Ja, das war für euch auf bauhaus.fm Mikar mit seiner Sommersingle, Entschuldigung, This Time It's My Life. Und nun kommt hier für euch ein Song von The Black Keys. Das Duo gründete sich 2001, also mittlerweile vor 14 Jahren. Der Sänger und Gitarrist Dan Auerbach und der Schlagzeuger Patrick Carney stammen beide aus Akron, Ohio. Der Name Black Keys, schwarze Schlüssel, stammt von einem Freund der Band. Dieser bezeichnete damals Personen, die ihm nicht gefielen oder denen er meinte, nicht trauen zu können. Was die Band uns damit genau sagen möchte, man weiß es nicht. Hier ist jetzt jedenfalls von ihrer 2011er Platte Little Black Submarines. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is red in my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go. just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Für euch auf Bauhaus FM Little Black Submarines von The Black Keys. Ihr könnt uns im Stadtgebiet Weimar auf 106,6 und im Internet im Livestream unter bauhaus.fm hören. Ja, ebenfalls ein Sommerhit dieses Jahr, Glitterball von Sigmar mit Ella Henderson. Genau wie bei ihren vergangenen Songs Changing und Nobody to Love nahm sich das DJ-Duo aus Großbritannien wieder eine starke Stimme an die Seite. Ella Henderson ist vielen vor allem mit ihrem Song Ghost aus dem Jahre 2014 bekannt. 2012 nahm sie als 16-Jährige an der Castingshow The X Factor in Großbritannien teil. Dort kam sie zwar nur unter die letzten sechs, das hat aber ihrer Bekanntheit keinen Abbruch getan. Ihr hört jetzt Glitterball von Sigmar feat. Ella Henderson. A force of nature. I can't look up 'cause my head's a mess, but you're beautiful in the way you dress. I'm lost for words and I'm powerless. Right from the beginning you got me singing. Ooh. das war Glitterball von Sigma feat. Ella Henderson hier auf Bauhaus FM. Kommen wir nun zu einer Band, die bereits seit 1998 auf der Bühne steht. Vor allem mit Songs wie Clint Eastwood, Feel Good Inns und Der wurden sie bekannt. Ja, die Rede ist natürlich von den Gorillaz. Ihr Markenzeichen? Alle Musikvideos sind im Comic-Style produziert und auch ihre Konzerte sind so gestaltet. Es gibt dann also dort eine Leinwand, auf der Videos, Animationen und Comiczeichnungen laufen, während die Band Musik macht. Das macht die Konzerte zu einem besonderen Erlebnis. Zuletzt war Gorillaz 2010 mit ihrem Album Plastic Beach auf Tour und gastierten sogar einmal in Deutschland. Nun wurde bekannt, dass momentan an einem neuen Album gearbeitet wird und es nächstes Jahr auch wieder eine Tour gibt. Wir bleiben also gespannt und hier kommt nun zur Einstimmung von den Gorillaz Faust von ihrem Debütalbum. Ihr habt gerade auf Bauhaus FM die Gorillaz mit Faust von ihrem Debütalbum 2001 gehört. Ja, kommen wir nun zu einem eher noch unbekannten Künstler. Er nennt sich Florian Ostertag. Der deutsche Singer-Songwriter erlangte eine gewisse Bekanntheit als Support von Philipp Poisel. Mit Auftritten im Fernsehformat TV Noir wurde er einem breiteren Publikum bekannt und sein Debütalbum The Constant Search brachte er 2009 auf den Markt. Und aus diesem spiele ich euch nun die gleichnamige Single. So lay your burdens on the one that carried all of them. If all of this was just so easy, then I would surely we'll be right back. seid wieder bei Bauhaus FM gelandet, zu hören im Stadtgebiet Weimar auf 106,6 und im Internet unter bauhaus.fm im Livestream. Ihr habt gerade Florian Ostertag mit The Constant Search aus seinem gleichnamigen Debütalbum gehört. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Band, die nun auch wieder schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. 2001 haben sie sich gegründet. Die Rede ist von The Killers. Das ist eine amerikanische Rockband aus Las Vegas, Nevada. Ihr Genre, ja, lässt sich irgendwie so einordnen bei Indie-Rock, Pop-Rock, Post-Punk und Alternative-Rock. Und der bekannteste Hit von dieser Band, The Killers, ist irgendwie Mr. Brightside und hat vor allem durch den Film, ja, man mag es kaum glauben, kein Ohrhasen auch nochmal eine gewisse Popularität erlangt. Ja, und genau diese Variante aus dem Film, kein Ohrhasen, hören wir jetzt Mr. Brightside von The Killers. Thank you. hear your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Hör was anderes. Why am I Mr. Pink? Bauhaus FM, das experimentelle Radio der Bauhaus-Universität Weimar. Got the message? Ja, wir haben die Message. Wir sind bei Bauhaus FM. Das waren für euch The Killers mit Mr. Brightside, hier die Variante aus dem Film Kein Ohrhasen. Nun komme ich zu einer Band, die auch noch relativ unbekannt ist, und zwar die Band Zweiersitz aus Leipzig. Der Name ist ein bisschen irritierend, wenn man die Band dann das erste Mal auf der Bühne stehen sieht, denn die ist zu siebt unterwegs. 2005 hat es aber tatsächlich mit einer Zweierbesetzung angefangen, mit Joke und Lauritz, also nicht lachen, er heißt wirklich so. Und bis 2012 hat sich jetzt die Band auf die jetzige Größe von 7 Mann erweitert. Und dazu gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Die Band hat vom Franz Club aus Berlin eine Auftrittsanfrage bekommen und sie haben einfach zugesagt, ohne dass sie eigentlich eine Band hatten, und haben gesagt, ja, wir kommen mit Band. Irgendwie 2 Wochen, bevor das sein sollte, und dann haben sie sich irgendwie ganz spontan zusammengefunden, haben das irgendwie so ein paar Mal durchgeprobt und dann hat es geklappt und dann sind sie nach Berlin gefahren. Ja, 2014, also letztes Jahr, erschien ihr Debütalbum, das sich Zwischen Mütze und Schuh nennt, beschäftigt sich vor allem mit der eigenen Identität und mit dem Ausbruch aus der Generation Y. Und aus diesem Album hören wir jetzt den Song Sing It. Ich weiß nicht, wovon du gerade redest, Mann. Ich schau dich an und sag, schau mal mein Leben an. Wo es mich hinführt, das weiß ich nicht genau. Es ist nach oben hin offen wie ein V. Und eins ist schon durchgeplant bis zur letzten Sekunde. Du sagst, wer zu spät kommt, den hetzen die Hunde. Und ich hab mein Leben lang Zeit. Reis von Amerika bis nach Shanghai. You make me sing it. Dance and swing. You make me sing it. And dance and swing. You make me sing it. Dance and swing. Thema, kennt ihr das, wenn nix mehr gehen will? Der Instrument und die guten Zeiten stehen still. Das Sandkorn nicht mehr durch seine Sanduhr rinnt. Alles, was du auf deiner Haut spüren willst, ist Wind, den du fühlst, wenn die Hochgefühle endlich mal gewinnen. Du dich entscheidest, einen neuen Tag zu beginnen. Ich konzentriere mich dabei nicht auf meine Lebensphase und will auch nicht eure Tränen als meine Megagage. Was ich will, ist an diesem Tag egal. Sagst du, legst die Kinderfotos wieder ins Regal, denn die helfen dir auch nicht dabei. Denn diese Zeiten sind nun mal vorbei. Ich gebe dir den perfekten Rat mit Musik ganz laut und dann ab gute Fahrt. You make me sing it and dance and swing. You make me sing my song and dance and swing. You make me sing it and dance. Now almost up the end of that time I swing. Thank you. Ja, ihr habt gerade Bauhaus FM eingeschaltet und hier lief gerade die Band Zweiersitz aus Leipzig mit ihrem Song Sing It von ihrem Debütalbum Zwischen Mütze und Schuh. Ja, kommen wir jetzt zu einem ja auch jungen englischen Singer-Songwriter James Bay. Vielen ist er bekannt, vor allem mit seinem Song Hold Back the River. Und ja, er hat oft als Support für Tom Odell und John Newman gespielt, was ja auch Namen sind, mit denen man etwas anfangen kann. Und ja, jetzt hören wir seinen Song Hold Back the River, mit dem er bekannt wurde 2015. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. Ja, das war Hold Back the River von James Bay hier bei Bauhaus FM. Ja, und jetzt, wenn ihr vielleicht auf die Uhr geschaut habt, ist es nicht mehr lang. Dann geht hier die Winter-Weihnachts-Sendung des Werkmoduls draußen vor der Tür los. Bevor da aber sozusagen die Band, lasst mich ganz kurz schauen, Wizard Girl spielt, habe ich jetzt ja noch einen ganz, ganz besonderen Track für euch, der mir ganz besonders am Herzen liegt, und zwar von dem Musiker Gregor Meile. Vielen ist er jetzt vielleicht letztes Jahr bekannt geworden durch die Serie Sing My Song, das Tauschkonzert von Xavier Naidoo. Genau, da ist er sozusagen dabei gewesen und das hat ihn sozusagen absolut nach vorne gebracht und gepusht. Er ist aber auch schon vorher als Musiker unterwegs gewesen. Zum Beispiel hat er Ende 2007 bei der Gesangscastingshow von Stefan Raab mitgemacht, diese so einen ewig langen Titel hatte, den ich euch jetzt aus den einzelnen Buchstaben ersparen möchte. Damals ist er Platz 2 geworden hinter der heute bekannten Stefanie Heinzmann. Ja, und ich kenne ihn mittlerweile aber jetzt auch schon seit 4 oder 5 Jahren. Also ich kenne ihn schon länger als alle anderen. Genau, und jetzt möchte ich euch aus seinem aktuellen Album, was eine Live-Aufzeichnung ist, den Song Frei mit dir spielen. In deinen Augen sehe ich das Licht, es brennt in dir und in mir. Andere Helden täuschen dich nicht, du bist erleuchtet mit mir. In deiner Sehnsucht bring ich dich vor, wir reiten allein durch die Nacht. Der Mond steht ganz still, zeigt uns den Weg, ich weiß, dass er über uns wacht. Ich bin frei mit dir, du bist frei mit mir, du gehörst zu mir, ich gehör nur dir, wir sind eins zu zweit. Wir sind lebensbereit, unser Ziel zu sehen, unseren Weg zu gehen. In deiner Erinnerung kennst du mich schon, unsere Seelen haben sich schon mal geliebt. Trotz Überwindung lass ich dich gehen, bis die Zeit sich der Fügung ergibt. Mir fehlt deine Nähe, dein Mund, dein Gesicht. Nichts ist mir so sehr vertraut. Nur für ein paar Stunden kann ich es nicht. Unsere Liebe ist für immer gewahrt. Ich bin frei mit dir. Du bist frei mit mir, du gehörst zu mir, ich gehöre nur dir, wir sind eins zu zweit, wir sind lebensbereit, unser Ziel zu sehen, unseren Weg zu gehen. Ich bin frei, frei mit dir, Turn off your TV and how do you feel? I tell you to be bored, our life is just too short. Turn off your phone and how do you feel? You don't know what to do, there are people right in front of you. So try to remember the dreams that we forget. 'Cause hope is not the answer if you keep your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Rip down your routines. And where will you be? Like your rivers flow. Try. wide shut. Your eyes wide shut. Turn off your TV. And how do you feel? I'll tell you to be bold. Our life is just too short. Oh, turn off your phone. And how do you feel? If you don't know what to do, there are people right in front of you. So try. Eyes wide shut. Your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Your eyes wide shut. Thank you. gehört als gedacht. Also das eine war zum Beispiel der Track Eyes Wide Shut. Dann habt ihr davor die Live-Version von Frei mit dir von Gregor Meile gehört. Ja, und jetzt werdet ihr Kong von Bonobo hören. Thank you. Ja, das war für euch Kong von Bonobo und ich gebe jetzt ab in die Oma und dort spielt die Band Wizard Girl live. Wir sind die Wizard Girls. Und heute sind wir Thank you. Thank you. Never again, but I'm with you, and you're

Fire out of sight. patient.